Abschnitt 5 aus Die drei Musketiere, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die drei Musketiere, Band 2. Von Alexandre Dumas, übersetzt von August Zoller. Kapitel 5. Die Gräfin von Winter. Den ganzen Weg entlang ließ sich der Herzog über alles von D'Artagnan Bericht erstatten. Nicht über alles, was vorgefallen war, sondern über das, was D'Artagnan davon wusste. Indem er das, was aus dem Munde des jungen Mannes kam, mit seinen Erinnerungen zusammenfügte, konnte er sich einen genauen Begriff von der Lage machen, von deren Gewicht ihm der Brief der Königin, so kurz er auch war, einen Maßstab gab. Er wunderte sich besonders darüber, dass es dem Kardinal, dem so viel daran liegen musste, dass der junge Mann England nicht erreichen könnte, nicht gelungen war, denselben auf dem Wege aufgreifen zu lassen. Als er sein Erstaunen hierüber kundgab, erzählte ihm D'Artagnan von den Vorsichtsmaßregeln, die er genommen, und wie er durch die aufopfernde Ergebenheit seiner drei Freunde, die er blutend und zerstreut auf der Straße zurückgelassen, mit einem Degenstiche sich durchgeschlagen, der durch das Billett der Königin gedrungen war und den er dem Grafen von Wardes mit so furchtbarer Münze zurückbezahlt hatte. Während der Herzog auf diese Erzählung hörte, die mit der größten Einfachheit vorgetragen wurde, schaute er D'Artagnan mit erstaunter Miene an, als könnte er nicht begreifen, wie so viel Mut, so viel Klugheit, so viel Ergebenheit mit einem Gesichte in Einklang zu bringen wären, das kaum 20 Jahre andeutete. Die Pferde gingen wie der Wind, und in wenigen Minuten befanden sie sich vor den Toren von London. D'Artagnan hatte geglaubt, in der Stadt anlangend würde der Herzog den Gang des Seinigen etwas hemmen. Aber dem war nicht so. Er setzte seinen Weg in größter Eile fort und kümmerte sich nicht darum, ob er die Leute auf der Straße niederwarf. Wirklich ereigneten sich mehrere Unfälle dieser Art während des Rittes durch die Stadt. Aber Buckingham drehte nicht einmal den Kopf, um zu sehen, was aus denjenigen, welche er niederwarf, geworden war. D'Artagnan folgte ihm mitten unter Schreien, welche viel Ähnlichkeit mit Verfluchungen hatten. In dem Hofe seines Hotels sprang Buckingham von seinem Pferde, warf diesem gleichgültig den Zügel auf den Hals und stürzte nach der Treppe. D'Artagnan tat dasselbe, jedoch mit etwas mehr Unruhe für diese edlen Tiere, deren Verdienst er zu schätzen vermocht hatte. Aber es wurde ihm der Trost zuteil, wahrzunehmen, dass 3 bis 4 Bedienten aus den Küchen und Ställen herbeiliefen und sich sogleich der Pferde bemächtigten. Der Herzog ging so rasch, dass D'Artagnan Mühe hatte, ihm zu folgen. Er durchschritt nacheinander mehrere Salons von einer Eleganz, von der selbst die vornehmsten Herren Frankreichs keinen Begriff hatten, und gelangte endlich in ein Schlafgemach, das zugleich ein Wunder von Geschmack und Reichtum war. In dem Alkoven dieses Gemachs war eine in der Tapete angebrachte Türe, welche der Herzog mit einem kleinen goldenen Schlüssel öffnete, den er an einer Kette von demselben Metall am Halse trug. Aus Bescheidenheit war D'Artagnan zurückgeblieben. Aber in dem Augenblick, wo Buckingham die Schwelle dieser Tür überschritt, drehte er sich um und sprach, als er das Zögern des jungen Mannes wahrnahm: »Kommt, und wenn ihr die Ehre habt, vor ihrer Majestät erscheinen zu dürfen, so sagt ihr, was ihr hier seht.« Ermutigt durch diese Aufforderung folgte D'Artagnan dem Herzog, der die Türe hinter sich schloss. Beide befanden sich nun in einer kleinen, mit persischer Seide tapezierten und mit Gold gestickten Kapelle, welche mit einer großen Anzahl von Kerzen scharf beleuchtet war. Über einer Art von Altar und unter einem Prachthimmel von blauem Sammet, überragt von weißen und roten Federn, gewahrte man ein Porträt in natürlicher Größe, Anna von Österreich so vollkommen ähnlich darstellend, dass D'Artagnan unwillkürlich einen Schrei des Erstaunens ausstieß. Man hätte glauben sollen, Ihre Majestät wäre im Begriffe zu sprechen. Auf dem Altar und unter dem Porträt stand das Kistchen, welches die Diamantnestelstifte enthielt. Der Herzog näherte sich dem Altar, kniete davor nieder wie ein Priester vor dem Christusbilde und öffnete das Kistchen. »Seht«, sprach er und zog eine große, ganz von Diamanten funkelnde, blaue Bandschleife daraus hervor. »Seht, hier sind diese kostbaren Nestelstifte, mit denen ich mich begraben zu lassen geschworen hatte. Die Königin hat sie mir gegeben, die Königin nimmt sie mir wieder. Ihr Wille geschehe, wie der Gottes in allen Dingen.« Dann küsste er einen nach dem anderen alle diese Stifte, von denen er sich trennen sollte. Plötzlich stieß er einen furchtbaren Schrei aus. »Was gibt es?« fragte D'Artagnan unruhig. »Was begegnet euch, Milord?« »Alles ist verloren«, rief Buckingham, der so bleich wurde wie ein Hingeschiedener. »Zwei von diesen Nestelstiften fehlen. Es sind nur noch 10.« »Hat Milord dieselben verloren oder glaubt er, man könnte sie ihm gestohlen haben?« »Man hat sie mir gestohlen«, erwiderte der Herzog. »Und das ist ein Streich des Kardinals. Seht, die Bänder, an denen sie befestigt waren, sind mit der Schere durchschnitten. Sollte Milord vermuten, wer den Diebstahl begangen hat? Vielleicht sind sie noch in Händen der Person.« »Geduld«, rief der Herzog. »Ich trug diese Nestelstifte nur ein einziges Mal, vor 8 Tagen auf einem Balle des Königs in Windsor. Die Gräfin von Winter, mit der ich gespannt war, näherte sich mir auf diesem Ball. Diese Annäherung war eine Rache der eifersüchtigen Frau. Seitdem habe ich sie nicht wieder gesehen. Sie ist eine Agentin des Kardinals.« »Also gibt es auf der ganzen Welt Agenten von ihm«, rief D'Artagnan. »Oh, ja, ja«, sprach Buckingham vor Zorn mit den Zähnen knirschend. »Ja, es ist ein furchtbarer Streiter. Doch wann soll der bewusste Ball stattfinden?« »Nächsten Montag.« »Nächsten Montag. 5 Tage also? Das ist mehr Zeit, als wir brauchen. Patrice«, rief der Herzog, die Türe der Kapelle öffnend. »Patrice!« Der Kammerdiener erschien. »Meinen Juwelier und meinen Sekretär.« Der Kammerdiener entfernte sich mit einer Geschwindigkeit und mit einer Stummheit, woraus sich erkennen ließ, dass er blind und ohne Erwiderung zu gehorchen gewöhnt war. Aber obgleich man dem Juwelier zuerst gerufen hatte, erschien doch der Sekretär vor diesem. Dies war ganz einfach, denn er wohnte im Hotel. Er fand Buckingham in seinem Schlafzimmer vor einem Tische sitzend und eigenhändig einige Briefe schreibend. »Herr Jackson«, sprach er, »ihr begebt euch stehenden Fußes zum Lordkanzler und sagt ihm, dass ich ihn mit Vollziehung dieser Befehle beauftrage. Ich verlange, dass sie sogleich bekannt gemacht werden sollen.« »Aber, gnädigster Herr, wenn der Lordkanzler mich nach den Motiven fragt, die Eure Herrlichkeit zu so außerordentlichen Maßregeln veranlassen konnten, was soll ich antworten?« »So habe es mir gefallen, und ich habe niemand über meinen Willen Rechenschaft zu geben.« »Ist das die Antwort, die er seiner Majestät zu überbringen hat?« versetzte der Sekretär lächelnd. »Wenn seine Majestät zufällig so neugierig sein sollte, wissen zu wollen, warum kein Schiff aus den Häfen Großbritanniens auslaufen darf?« »Ihr habt recht, mein Herr«, antwortete Buckingham. »Er mag in diesem Falle dem König sagen, ich habe den Krieg beschlossen und diese Maßregel sei mein erster feindseliger Akt gegen Frankreich.« Der Sekretär verbeugte sich und trat ab. »Wir sind nun von dieser Seite ruhig«, sprach Buckingham, sich gegen D'Artagnan umwendend. Wenn die Nestelstifte noch nicht nach Frankreich abgegangen sind, so werden sie erst nach euch ankommen. Wie dies? Ich habe einen Embargo auf alle Schiffe gelegt, welche sich zu dieser Stunde in den Häfen seiner Majestät befinden. Und ohne besondere Erlaubnis wird es keines wagen, die Anker zu lichten. D'Artagnan schaute mit Staunen diesen Mann an, der die unbeschränkte Gewalt, womit ihn das Vertrauen des Königs bekleidet hatte, im Dienste seiner Liebschaften verwendete. Buckingham nahm an dem Gesichtsausdrucke des jungen Mannes wahr, was in seinem Inneren vorging, und lächelte. »Ja«, sagte er, »ja, Anna von Österreich ist meine wahre Königin. Auf ein Wort von ihr verrate ich mein Vaterland, meinen König, meinen Gott. Sie hat mich gebeten, den Protestanten von La Rochelle nicht die Hülfe zu schicken, die ich ihnen zugesagt hatte. Und ich habe es getan. Ich habe mein Wort gebrochen, aber gleichviel, ich gehorchte ihrem Wunsche. Sagt, wurde ich nicht großmütig für meinen Gehorsam bezahlt? Denn diesem habe ich ihr Porträt zu verdanken.« D'Artagnan staunte, bedenkend, an welch schwachen und unbekannten Fäden oft die Geschicke der Völker und das Leben der Menschen hängen. Er war ganz in Betrachtungen versunken, als der Goldschmied eintrat. Es war ein Irländer und einer der geschicktesten Männer seiner Kunst, welcher selbst gestand, dass er jährlich 100.000 Livre bei dem Herzog von Buckingham gewann. »Herr O'Reilly«, sagte der Herzog, indem er ihn in die Kapelle führte, »betrachtet diese Diamantnestelstifte und sagt mir, was das Stück wert ist.« Der Goldschmied warf einen Blick auf die zierliche Form der Fassung, berechnete einen nach dem anderen den Wert der Diamanten und antwortete ohne Zögern: 1500 Pistolen das Stück. Wie viele Tage braucht man, um zwei solche Nestelstifte zu machen, wie diese sind? Ihr seht, dass zwei fehlen. 8 Tage, Milord. Ich bezahle euch 3000 Pistolen für das Stück. Übermorgen muss ich sie haben. Milord wird sie haben. Ihr seid ein kostbarer Mann, Herr O'Reilly, aber das ist noch nicht alles. Diese Stifte kann man niemand anvertrauen. Sie müssen in meinem Palaste gemacht werden. Unmöglich, Milord. Nur ich bin imstande, die Arbeit so auszuführen, dass man den Unterschied zwischen den neuen und den alten nicht sieht. Dann seid ihr mein Gefangener, mein lieber Herr O'Reilly, und dürft den Palast von dieser Stunde nicht mehr verlassen. Entschließt euch also. Nennt mir diejenigen von euren Gehülfen, deren ihr bedürft, und bezeichnet mir die Werkzeuge, die sie mitbringen sollen. Der Goldschmied kannte den Herzog. Er wusste, dass jede Gegenbemerkung vergeblich gewesen wäre, und fasste also sogleich seinen Entschluss. »Es wird mir erlaubt sein, meine Frau davon in Kenntnis zu setzen?« fragte er. »Oh, es ist euch auch erlaubt, sie zu sehen, mein lieber O'Reilly. Seid unbesorgt, eure Gefangenschaft soll sanft sein. Und da jede Störung eine Schadloshaltung heischt, so nehmt außerdem Preise für die 2 Nestelstifte diese Anweisung auf 1000 Pistolen, damit ihr leichter die Beschwerde vergesst, die ich euch verursache.« D'Artagnan konnte sich nicht von seinem Erstaunen über diesen Minister erholen, der mit vollen Händen Menschen und Millionen in Bewegung setzte. Der Goldschmied schrieb an seine Frau und schickte ihr die Anweisung auf 1000 Pistolen, mit dem Auftrage, ihm dagegen seinen geschicktesten Gesellen ein Sortiment von Diamanten, die er ihr dem Gewicht und Titel nach bezeichnete, und eine Anzahl von Instrumenten, deren er bedurfte, zuzusenden. Buckingham führte den Goldschmied in das für ihn bestimmte Zimmer, welches nach Verlauf einer halben Stunde in eine Werkstätte verwandelt war. Dann stellte er eine Wache vor jede Türe, mit dem strengen Verbote, irgendjemand außer seinem Kammerdiener Patrice einzulassen. Es bedarf kaum der Erwähnung, dass es dem Goldschmied O'Reilly und seinem Gehilfen unter keinem Vorwand, den Palast zu verlassen, gestattet war. Nachdem der Herzog diesen Punkt geordnet hatte, kehrte er zu D'Artagnan zurück. »Nun, mein junger Freund«, sprach er, »nun gehört England uns beiden. Was wollt ihr? Was wünscht ihr?« »Ein Bett«, antwortete D'Artagnan. »Das ist in diesem Augenblicke für mich das wesentlichste Bedürfnis.« Buckingham gab D'Artagnan ein Zimmer, das an das seinige stieß. Er wollte den jungen Mann bei der Hand behalten, nicht als ob er ihm misstraut hätte, sondern um einen Menschen bei sich zu haben, mit dem er beständig von der Königin sprechen könnte. Eine Stunde nachher wurde in London die Ordonnanz verkündigt, kein nach Frankreich bestimmtes Schiff aus den Häfen auslaufen zu lassen, nicht einmal das Briefpaketboot. Dies war in aller Augen eine Kriegserklärung zwischen den zwei Königreichen. Am zweiten Tage um 11 Uhr waren die Diamant-Nestelstifte vollendet und dabei so genau nachgeahmt, so vollkommen ähnlich, dass Buckingham die neuen nicht von den alten unterscheiden konnte und dass das geübteste Auge eines Kenners solcher Gegenstände sich getäuscht haben würde. Sogleich ließ der Herzog D'Artagnan rufen. »Hier sind die Diamant-Nestelstifte, die ihr holen wolltet. Seid mein Zeuge, dass ich alles getan habe, was in der Macht eines Menschen lag. Seid unbesorgt, Milord, ich werde erzählen, was ich gesehen habe. Aber Eure Herrlichkeit legt die Nestelstifte nicht wieder in das Kistchen.« »Das Kistchen wäre unbequem für euch. Überdies ist es für mich umso kostbarer, als es mir allein bleibt. Ihr werdet sagen, dass ich es behalte. Euer Auftrag soll Wort für Wort vollzogen werden, Milord.« »Und nun«, sprach Buckingham und schaute dabei den jungen Mann fest an, »wie soll ich meine Schuld gegen euch abtragen?« D'Artagnan errötete bis unter das Weiß der Augen. Er sah, dass der Herzog ein Mittel suchte, ihn zu bewegen, irgendetwas anzunehmen. Und der Gedanke, dass das Blut seiner Gefährten und das seinige mit englischem Golde bezahlt werden sollte, widerstrebte ganz und gar seiner Denkungsart. »Verständigen wir uns, Milord«, versetzte D'Artagnan. »Wägen wir die Umstände vorher genau ab, damit nicht nachher ein Missverständnis daraus entstehe. Ich bin im Dienste des Königs und der Königin von Frankreich und gehöre zu der Kompanie der Garden des Herrn des Essarts, welcher, wie sein Schwager, Herr von Treville, ihren Majestäten ganz besonders ergeben ist. Ich habe also alles für die Königin und nichts für Eure Herrlichkeit getan. Überdies hätte ich vielleicht von allem dem gar nichts ausgeführt, würde es sich nicht darum gehandelt haben, einer Person angenehm zu sein, welche meine Dame ist, wie die Königin die eure.« »Ja«, sprach der Herzog lächelnd, »und ich glaube sogar, die andere Person zu kennen. Es ist...« »Milord, ich habe sie nicht genannt«, unterbrach ihn der junge Mann lebhaft. »Das ist wahr«, sprach der Herzog. »Also muss ich dieser Person für eure Aufopferung dankbar sein?« »Ihr habt es gesagt, Lord, denn gerade zu dieser Stunde, wo von einem Kriege die Rede ist, gestehe ich, dass ich in eurer Herrlichkeit nur einen Engländer und folglich einen Feind sehe, dem ich noch viel lieber auf dem Schlachtfelde als in dem Parke von Windsor oder in den Korridors des Louvre begegnen würde. Was mich indessen nicht abhalten soll, meine Sendung zu vollziehen und mich im Falle der Not in Erfüllung derselben töten zu lassen. Aber ich wiederhole Eurer Herrlichkeit, ohne dass sie persönlich mir mehr für das zu danken hat, was ich für mich bei diesem zweiten Zusammentreffen tue, als für das, was ich bei dem ersten für sie getan habe.« »Wir sagen, stolz wie ein Schottländer«, murmelte Buckingham. »Und wir sagen, stolz wie ein Gascogner«, antwortete D'Artagnan. »Die Gascogner sind die Schottländer Frankreichs.« D'Artagnan verbeugte sich vor dem Herzog und schickte sich an, abzugehen. »Nun, ihr geht, wie ihr da seid? Auf welchem Wege, wie?« Das ist wahr. Gott verdamme mich, die Franzosen bedenken gar nichts. Ich hatte vergessen, dass England eine Insel ist und dass ihr der König derselben seid. Geht in den Hafen, fragt nach der Brigg der Sund, stellt dem Kapitän diesen Brief zu. Er wird euch nach einer Bucht führen, wo man euch gewiss nicht erwartet und wo gewöhnlich nur Fischerschiffe landen. Wie heißt diese Bucht? Saint-Valery. Doch wartet! Hier angelangt, geht ihr in eine schlechte Herberge ohne Namen und Schild, in eine wahre Matrosenschenke. Ihr könnt euch nicht täuschen, es gibt nur eine daselbst. Hernach? Ihr fragt nach dem Wirte und sagt ihm »Forward«. Was soll das heißen? »Vorwärts«, das ist das Losungswort. Er wird euch ein gesatteltes Pferd geben und den Weg nennen, den ihr einzuschlagen habt. Auf dieselbe Art findet ihr 4 Relais auf eurer Route. Wenn ihr wollt, so gebt ihr jedem derselben eure Adresse in Paris und die 4 Pferde werden euch dahin folgen. 2 davon kennt ihr bereits und es schien mir, ihr wusstet sie als Liebhaber zu schätzen. Es sind die beiden, welche wir ritten. Glaubt mir, die 2 anderen stehen nicht unter ihnen. Diese 4 Pferde sind für das Feld ausgerüstet. So stolz ihr auch sein mögt, werdet ihr euch doch nicht weigern, eines für euch und die 3 anderen für eure Gefährten anzunehmen. Ihr nehmt sie ja, um damit Krieg gegen uns zu führen. Der Zweck heiligt die Mittel, wie ihr Franzosen sagt, nicht wahr? Ja, Milord, ich nehme euer Anerbieten an, sprach D'Artagnan. Und wir werden, wenn es Gott gefällt, einen guten Gebrauch von euren Geschenken machen. Nun, eure Hand, junger Mann, vielleicht treffen wir uns bald auf dem Schlachtfelde. Mittlerweile scheiden wir gewiss als gute Freunde. Ja, Milord, aber in der Hoffnung, bald Feinde zu werden. Seid ruhig, ich verspreche es euch. Ich baue auf euer Wort, Milord. D'Artagnan verbeugte sich vor dem Herzog und lief rasch nach dem Hafen. Dem Tower von London gegenüber fand er das bezeichnete Schiff, stellte den Brief dem Kapitän zu, der ihn von dem Hafengouverneur visieren ließ und sogleich unter Segel ging. 50 Schiffe warteten zum Auslaufen bereit. Als D'Artagnan Bord an Bord an einem derselben vorüberfuhr, glaubte er die Frau von Meung zu erkennen, dieselbe, welche der unbekannte Edelmann Milady genannt und D'Artagnan so schön gefunden hatte. Aber mit Hilfe der raschen Strömung und eines guten Windes ging sein Schiff so geschwind, dass er in einem Augenblicke den übrigen Fahrzeugen aus dem Gesichte war. Am anderen Tage gegen 9 Uhr morgens ankerte man vor Saint-Valery. D'Artagnan wandte sich sogleich nach der bezeichneten Herberge und erkannte dieselbe aus dem Geschrei, welches daraus hervordrang. Man sprach von dem Kriege zwischen England und Frankreich als von einer nahe bevorstehenden und unzweifelhaften Sache, und die Matrosen feierten zum Voraus ein lustiges Gelage. D'Artagnan durchschritt die Menge, ging auf den Wirt zu und sprach das Wort »Forward« aus. Sogleich deutete ihm der Wirt durch ein Zeichen an, er möge ihm folgen, entfernte sich mit ihm durch eine Türe, welche nach dem Hofe ging, führte ihn in den Stall, wo ein völlig gesatteltes und aufgezäumtes Pferd seiner harrte, und fragte ihn, ob er sonst noch etwas bedürfte. »Ich brauche nur den Weg kennenzulernen, den ich einzuschlagen habe«, sagte D'Artagnan. »Geht von hier nach Blangy und von Blangy nach Neuchâtel. In Neuchâtel steigt bei der Herberge zur Goldenen Egge ab, sagt dem Wirt das Losungswort und ihr werdet wie hier ein Pferd mit Sattel und Zeug finden.« »Habe ich euch etwas zu entrichten?« fragte D'Artagnan. »Es ist alles bezahlt«, antwortete der Wirt, »und zwar reichlich. Geht also und Gott geleite euch.« »Amen«, erwiderte der junge Mann und ritt im Galopp von dannen. 4 Stunden später war er in Neuchâtel. Er befolgte streng die Instruktionen, welche er erhalten hatte. In Neuchâtel, wie zuvor in Saint-Valery, fand er ein Pferd mit Sattel und Zeug, das seiner harrte. Er wollte die Pistolen aus dem Sattel nehmen, den er verließ, und zu dem andern übertragen. Die Halfter waren bereits mit ähnlichen Pistolen ausgerüstet. »Eure Adresse in Paris?« »Hotel der Garden, Compagnie des Essarts.« »Gut«, antwortete der Wirt. »Welche Route soll ich nehmen?« fragte D'Artagnan. »Die von Rouen. Ihr lasst aber die Stadt zu eurer Rechten. In dem kleinen Dorfe Écuis haltet ihr an. Es gibt dort nur eine Herberge, die zum französischen Taler. Beurteilt sie nicht nach ihrem Aussehen. In ihrem Stalle findet ihr ein Pferd, das so viel wert ist wie dieses.« »Dasselbe Losungswort?« »Ganz dasselbe.« »Gott befohlen, Meister.« »Glückliche Reise, edler Herr. Bedürft ihr sonst noch etwas?« D'Artagnan machte mit dem Kopfe ein verneinendes Zeichen und gab seinem Pferde die Sporen. In Écuis wiederholte sich dieselbe Szene. Er fand einen ebenso zuvorkommenden Wirt, ein frisches, ausgeruhtes Pferd, ließ seine Adresse zurück, wie er es vorher getan hatte, und ritt mit derselben Eile nach Pontoise. In Pontoise wechselte er zum letzten Male, und um 9 Uhr abends sprengte er in vollem Galopp in den Hof von Herrn von Treville. Er hatte beinahe 60 Lieues in 12 Stunden zurückgelegt. Herr von Treville empfing ihn, als ob er ihn an demselben Morgen gesehen hätte, nur drückte er ihm die Hand etwas lebhafter als gewöhnlich. Er teilte ihm mit, dass die Kompanie des Herrn des Essarts im Louvre die Wache hatte und dass er sich sogleich auf seinen Posten begeben könnte. Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Fini im November 2025.